ohne Verlegenheit, festen Trittes, mit hoch aufgerichtetem Haupte, ja stolz und ihrer Sache gewiss, gehorchte die Leibeigene aus der Umgegend von Narva dem ihr überbrachten Befehle. Sie beugte sich wohl vor den am Tische Sitzenden, jedem der Reihe nach das Kleid zu küssen. Als aber diese Förmlichkeit abgetan, erhob sie sich wieder, stellte sich vor den Machthaber und begann. Herr, ich bin Iwans Mutter. Deine Mutter hat dir meinetwegen geschrieben. Du hast ihr Brieflein empfangen, dort sehe ich es liegen. Nun höre mich an. Mein Sohn ist unschuldig. Er hat die Tat nicht begangen. Gib ihn los, dass ich ihn mit mir nehme in unser Dorf. Ich habe nichts als ihn. Mein Mann, Iwans Vater, ist im Gefängnis gestorben, wo sie die Irrgläubigen eingesperrt hielten. Gott erbarme sich seiner Seele. Ich bin rechtgläubig. Mein Sohn ist es auch. Gib ihn mir heraus, Herr, auf dass Gottes Wille geschehe, denn er ist unschuldig. Ich weiß es. Darauf war der General nicht gefasst. Flehende Bitten hatte er erwartet, nicht diese entschiedene Zuversicht. Weib, rief er aus, du redest irre. Dein Sohn hat sein Verbrechen freiwillig eingestanden. Freiwillig? Herr, du redest irre. Du weißt nicht, was du sprichst. Du sitzest da und löschest deinen Durst mit kühlem Weine. Wüsstest du, wie dem Gefangenen ist, der verschmachten will? Den sie Wochen und Wochen lang ausgefragt haben, gescholten, geschlagen, gemartert. Den sie verdursten lassen, dass er schwach wird und matt und die Besinnung verliert. Und nun kommen sie und zeigen ihm frisches Wasser. Bekennen soll er, sonst darf er nicht trinken. Da sagt er, ich will alles bekennen, was ihr verlangt, nur gebt her. Und wenn er getrunken, ruft der Pope, es war geweihtes Osterwasser. Bekenne, sonst musst du sterben. Da denkt der Elende in seinem schwachen Kopfe, nein, sterben will ich nicht, ich bin noch so jung. Lieber bekenne ich und lass mich knuten und nach Sibirien bringen. Behalte ich doch vielleicht mein Leben. Weiter ist's nichts, Herr. Iwan ist unschuldig, wie du, wie deine Frau, wie deine Mädchen hier, die weißen Rosen. Unschuldig ist er, denn er hat mir es zugeschworen, weiß nichts von dem Morde, ist nur entflohen aus Furcht. Ich glaube ihm, Herr. Und du musst mir glauben und ihn freigeben. O du Ärmste, seufzte die Baronin. Ihre Töchter weinten. Nicht wahr, ihr Engel, er muss ihn loslassen, helft mir bitten. Frau, sprach der General, mach uns das Geschrei nicht. Es gibt keine Hilfe. Sein Geständnis liegt vor, schwarz auf weiß. Alle Anzeichen und Verdachtsgründe lasten auf ihm allein, auf keinem anderen lebendigen Menschen. Verurteilt wird er, darauf bereite dich. Begnadigen darf ich nicht, ich bin nicht der Kaiser. Gut, so geschehe, wie du sagst, Mann mit dem silbergrauen Barte. Aber deiner alten Mutter werd ich's klagen, dass du mich fortgewiesen hast. Ja, deiner Mutter will ich's klagen, dass ihr Sohn meinen Sohn wird stäupen lassen bis auf den Tod, dass er ihm wird lassen sein zartes, weißes Fleisch in langen, blutigen Streifen vom Rücken hauen, meinem Iwan, meinem schuldlosen Jungen, meinem einzigen Sohne. Es wurde den Dienern ein Wink gegeben, sie führten das weinende Weib hinaus. Des Mörders Mutter. Unter diesem Namen wurde die Leibeigene aus Narva sehr bald in der Stadt bekannt. Überall, wo sie sich zeigte, fand sie Mitleid und reiche Gaben strömten ihr zu. Sie war entschlossen zu verweilen, bis das Urteil gefällt wäre. Sie wollte der Vollziehung beiwohnen. Keine Gegenrede, keine Warnung brachte sie von diesem Vorsatze ab. Wenn gutmütige Leute ihr sagten, du wirst das nicht aushalten, du wirst unterliegen, dann erwiderte sie nur, muss er es doch aushalten. Die Richter waren bald einig. Iwans Widerruf konnte nicht mehr beachtet werden. Alles sprach gegen ihn. Was in Russland, wo die eigentliche Todesstrafe nicht verhängt wird, an deren Stelle tritt, dreimalige Geißelung, Brandmarkung, Deportation, das wurde dem Überwiesenen, erst Bekennenden, dann wieder boshaft Leugnenden, einstimmig zuerkannt. Niemals war eine Sitzung kürzer gewesen. Der Tag der ersten Exekution stand schon fest. Im Singwaldschen Hause flossen viele Tränen um den hübschen, schlanken, guten, blauäugigen Iwan. Isaac grämte sich bis zum Krankwerden. Dorchen weinte, wenn sie ihrer Madame die Haare machte, so heftig, dass diese schalt, was aber nicht hinderte, dass sie selbst nach dem Tuche griff, um sich verstohlen die Augen zu wischen. Lieschen war so betrübt, dass sogar Simeon sie nicht trösten konnte. Der Oberälteste meinte, ihr seid alle nicht klug. Erst könnt ihr nicht Verwünschungen genug auftreiben über den ruchlosen Mörder, und nun es endlich dazu kommt, dass ihm sein Recht geschieht, zerfließt ihr in Mitleid. Wenn er's nur auch wirklich getan hat, äußerte Simeon bedenklich. Das ist's eben, klagten die Frauenzimmer. Simeon hatte in neuester Zeit, um auch wieder einmal von ihm zu reden, dargetan, dass es ihm redlicher Ernst sei, die Erinnerung an seine garstige Zollgeschichte bis auf den letzten Flecken zu verwischen. Er betrug sich sehr still, fleißig, aufmerksam im Dienste, blieb auch in Freistunden zu Hause, sparte seine Trinkgelder und gestattete sich seit Iwans Gefangenschaft auch nicht mehr den sonst üblichen Abendpunsch mit Isaac, worüber der Letztere trotz seiner Trauer um Iwan dennoch klagte. Herr Singwald konnte endlich nicht anders als seinen musterhaften Diener beloben und sich Glück wünschen, dass er für ihn Kaution geleistet. »Wenn mich der Patron auch etwas teuer zu stehen kommt«, pflegte er am Spieltisch zu sagen, »einen besseren wüsste ich mir doch nicht aufzutreiben.« Auch war er vollkommen gefasst darauf, die Strafgelder wirklich für Simeon erlegen zu müssen. Umso größer war die Verwunderung, als dieser, da die erste Quotenzahlung ausgeschrieben wurde, und zwar mit dem bedeutenden Betrage von 250 Silberrubel, seinem Herrn mehr als 2/3 dieser Summe in Gold brachte und den Überrest am Monatslohne nach und nach abzuziehen bat. Er setzte dabei freudig und mit befriedigtem Selbstgefühl auseinander, dass zu seiner angenehmsten Überraschung die endliche Abrechnung mit dem Tilsiter Spediteur so vorteilhaft für ihn ausgefallen sei, dass er, anstatt noch für Waren schuldig zu bleiben, einen Überschuss gerettet habe, dass Herr Pinkus so rechtschaffen und rücksichtsvoll gewesen, ihm diesen Überschuss zu senden, und dass er es nun für seine schönste Pflicht achte, dem großmütigen Helfer wenigstens dankbaren Willen zu zeigen. Niemals noch in dem Jahre, welches Simeon mit und bei Singwalds verlebt, hatten seine Papiere so gut gestanden wie in diesen Tagen. Und Lieschen bildete sich nicht wenig ein auf seine neue günstige Stellung. Denn dass Herr Oberältester einen so soliden Menschen nicht im Stich lassen, ihm durch seine hohen Bekanntschaften einen Posten verschaffen und dass Simeon sie dann heimführen werde, daran hegte sie wohl keinen Zweifel. Die glückliche Köchin. Zwiefach glücklich, weil Dorchens fortdauernder, wenn auch versteckter Groll gegen jenen sie vermuten ließ, sie werde um seine Neigung beneidet. Der Polizeipriester schloss, ermüdet von einem anstrengenden Amtstage, saß mit den Seinigen beim Tee und blies übel gelaunt und schweigsam die Rauchwolken seiner Tabakspfeife vor sich hin. Er durchdachte den eigentlich misslungenen Ausgang seiner so eifrig geführten Untersuchung in der Muschkinschen Mordgeschichte. Diese Gedanken machten ihn verdrießlich. Übermorgen, murmelte er vor sich hin, wird man den Mörder peitschen. Und das ist noch die letzte Hoffnung. Denn wenn ihm auch dieser äußerste Schmerz nicht ein Geständnis entreißt, wo er den Raub verborgen hält, so ist alles verloren. Und die üble Nachrede bleibt auf mir sitzen, dass ich nicht fähig gewesen bin, die Hauptsache zu eruieren. Weiß der Himmel, ich habe einen furchtbaren Zorn gegen die heimtückische Bestie. Und ich will mit Wonne sein Blut rinnen sehen. Hat er mir das Leben sauer gemacht? Hat er mich gepeinigt? Ach, es ist ein schrecklicher Beruf, zu dem ich verdammt bin. Da nahm er seinen jüngsten Sohn auf den Schoß, herzte ihn liebevoll, streichelte seine Locken und warnte ihn, werde, was du willst, mein Junge, nur deines Vaters Laufbahn vermeide. Nur kein... Da klopfte es leise an die Tür. Hat man auch in seinen 4 Pfählen keine Ruhe, rief er mürrisch. Er ist da, was soll's? Dorchen, zeigte sich. Wer bist du? Was willst du? Weih, Herr Pristav, ich bin das Kammermädchen von Frau Oberälteste Singwald, stotterte sie. Schick dich deine Herrschaft? Nein, ich habe mich zu Hause weggeschlichen. Ich möchte mit Herrn Pristav... Schloss hatte in diesem Augenblicke eine jener unerklärlichen Ahnungen, wie sie den in solchen Gebieten heimischen Beamten bisweilen mit einer Art von Divination erfüllen. Ein unbegreifliches Gefühl sagte ihm, dass er im Begriffe stehe, auf eine wichtige Entdeckung geleitet zu werden. Heftig sprang er empor und führte das bebende Mädchen in sein Arbeitszimmer. Dort forderte er sie auf, sich zu fassen und ihm ruhig zu sagen, was sie anbringen wolle. Sie bat 1000-mal um Verzeihung, dass es gar nichts Bestimmtes sei, was sie melden könne, dass ihre Anklage jedes Beweises entbehre, dass sie gleichwohl reden müsse, weil ein dunkler Argwohn ihr die Brust zersprenge. Ich glaube, stammelte sie, unser Simeon, des Herrn Diener, ist ein schlechter Mensch und hält es mit bösen Leuten. Gestern hat er dem Herrn eine Menge Dukaten gezahlt und wird gepriesen, dass er so ehrlich ist, aber ich halte ihn für einen Scheinheiligen. Wo hat er auf einmal das Gold her? Wie die Männer vom Zoll ihn packten, da jammerte er, nun wäre er ruiniert und sein Erspartes verloren und müsse sogar seine Uhr verkaufen. Und gestern legte Herrn Oberältesten eine Handvoll gelber Dukaten hin. Gewiss stecke noch mehr in seinem Schuhe, denn ich habe gehorcht vor der Kammertür und habe ihn zählen und klimpern gehört. Ich möchte schwören, er bezahlt unseren Herrn mit demselben Golde, welches er ihm gestohlen hat. Der Priester sann eine Weile nach. Dann fragte er, hast du deinen Verdacht schon gegen jemand ausgesprochen, ehe du zu mir kamst? Weil Gott soll behüten, das dürfte ich zu Hause nicht wagen. Sie halten wieder alle miteinander große Stücke auf ihn. Desto besser. So kehre zurück, verrate mit keiner Silbe, dass du mich gesprochen, und halte dich ganz still. Mag auch bei euch vorfallen, was immer wolle. Fürs Erste danke ich dir für deinen Bericht und will ihn benützen. Ich setze voraus, dass es nicht persönliche Feindschaft ist, die dich zu einer falschen Angeberin machte. Nun geh. Die letzten Worte schienen eine wunde Stelle getroffen zu haben, denn Dorchen wurde feuerrot und entfernte sich mit gesenkten Augen, was zwar dem Polizeibeamten nicht entging, ihn aber doch auch nicht abhielt, erregt, wie er nun einmal war, seinem inneren Antriebe zu folgen. Mit dem Schlage 10 Uhr, der Hausknecht wollte gerade den Torflügel schließen, stellte Schloss, begleitet von zwei Männern, denen er unten zu harren gebot, sich ein und begab sich ohne Aufenthalt an die schon von seinem früheren Besuche ihm bekannte Kammertür des Verdächtigen, welche gleich auf das erste Pochen rasch geöffnet wurde. Es musste dem erfahrenen Menschenkenner auffallen, dass Simeon, der bei ihrem früheren Zusammentreffen vollkommen unbefangen erschienen war, diesmal sich entfärbte und seines Schreckens fast nicht Meister werden konnte. Schloss benützte diesen unvorbereiteten Augenblick und fragte sehr barsch, »Wo sind diese Goldstücke hergekommen, die Herr Singwald gestern von Ihnen empfangen?« Während dieser kurzen Anrede hatte Simeon sich schon wieder gesammelt. »Ich habe sie von dem Handelsmanner in Tilsit erhalten, mit dem ich mich damals in das unglückliche Geschäft eingelassen. So viel blieb mir noch gut. Hier ist die Abrechnung.« Dabei zeigte er einen an ihn gerichteten Brief vor, der diese Berechnung wirklich enthielt. »Dieser Brief ist nicht mit der Post angelangt, wie ich sehe. Enthielt er das Gold?« »Nein, Herr Pristav, das Gold befand sich in einem kleinen Röllchen. Hier ist noch das Papier. Beides brachte mir der Feldjäger, der gestern mit Depeschen von Tilsit nach Petersburg hier durchreiste. Diesen hatte Herr Pinkus ersucht, es für mich mitzunehmen, und bei diesem habe ich es mir, weil ich es erwartete und weil ich zufällig hörte, dass ein Kurier gekommen sei, draußen über der Düna von der Posthalterei abgeholt, wo er frühstückte.« »Von wem erfuhren Sie, dass ein Feldjäger da sei?« »Von Isaac, unserem Kutscher. Dem hatte sein Postillion erzählt. Sie können ihn fragen.« »Wie heißt der Feldjäger?« examinierte der Pristav, der schon seinen vergeblichen Gang bereute, nur um noch zu fragen. »Seinen Namen weiß ich nicht.« »Bis wann kommt er wieder zurück?« »Er geht von Petersburg weiter zur See. Nach London, glaube ich.« »Öffnen Sie Ihren Schub, Ihren Koffer. Ich habe Gründe, Ihre Effekten zu untersuchen.« Simeon leistete gefällig Folge, leuchtete ohne selbst Hand anzulegen mit einer eigens dazu angezündeten Kerze und gab sein in bester Ordnung gehaltenes bewegliches Eigentum den wühlenden Händen des Beamten billig preis. Nichts Verdächtiges war zu finden. Die bare Kasse bestand in etwa 10 Rubel und 50 Kopeken. Von Gold keine Spur. Unwillig brummte der Priester in den Bart. Die Dirn ist wahrscheinlich eifersüchtig und will sich rächen, dass ihm nicht gefällt. Dann sprach er laut, »Es ist gut. Ich freue mich, dass der Verdacht gegen Sie unbegründet war. Sie brauchen nichts davon zu erwähnen, was jetzt hier vorgefallen.« Indem er das sagte, griff er, und es würde schwer sein, genügende Gründe anzugeben, warum er es tat, doch wohl mehr in Zerstreuung und von anderen Gedanken in Anspruch genommen als absichtlich, nach dem Papier, aus dem das Röllchen gebildet gewesen, welches die besprochenen Dukaten enthalten und welches halb zerrissen noch auf dem Schubkasten lag, wohin Simeon es geworfen. Er knitterte es in den Fingern zusammen, wie man eben mit dem ersten besten Gegenstande spielt, und stieg dann von Simeon mit dem Lichte geleitet die Treppen hinab. Unten im Flur wartete noch der Hausknecht. Diesen schickte er nach Isaak, ließ sich vom Alten bestätigen, was Simeon des Feldjägers Ankunft betreffend versichert, und schied nachher von Durchens üblem Willen gegen einen sie verschmähenden vollständig überzeugt. Durchen, die mit Lieschen ein gemeinschaftliches Gemach neben der Küche bewohnte, hatte die Nacht schlaflos wie auf Nadeln liegend zugebracht. Mit welcher Ungeduld erwartete sie den Morgen? Lieschen wusste gar nicht, wie ihr geschah, als ihre sonst so langschläfrige Genossin heute vor ihr das Lager verließ und unter dem Vorwande einer höchst nötigen Näherei für Madame aus dem Zimmer schlüpfte. Durchen aber eilte vor Simeons Tür, wo sie, fast gewiss überzeugt, dass er bereits in gefänglicher Haft weile, recht dreist und zuversichtlich durchs Schlüsselloch zu gucken sich bemühte. Ehe sie jedoch dazu gelangt war, des Feindes Bett forschend ins Auge zu fassen, riss dieser argwöhnisch die Tür auf und stand dicht vor ihr. »Ah, Durchen, Sie sind's. Wollten wohl zusehen, ob der Herr Pristav mich gestern mitgenommen. Denn Sie werden es, denke ich, sein, der ich seinen Besuch verdanke. Wie? Nun, das ist ja recht hübsch von Ihnen, recht kameradschaftlich. Aber hat nichts zu sagen, ich schreibe mir's hinters Ohr. Und vielleicht findet sich Gelegenheit zur Vergeltung. Für diesmal sitze ich noch nicht im schwarzen Loch, wie Sie sehen.« Durchen war ganz vernichtet. Eine entsetzliche Angst bemächtigte sich ihrer. Sie fürchtete des Feindes Rache. Und in dieser Besorgnis eilte sie, was sie konnte, zum Pristav. Aber auch dort blühte ihr kein günstiger Empfang. »Ei, du tückische Kröte«, scholl er sie entgegen. »Kommst du etwa, dir deine Nasenstüber abzuholen dafür, dass du mich gestern abends noch einmal in die Stiefeln genarrt um nichts und wieder nichts? Was Teufel fällt dir ein, eure dummen Liebeleien, die ihr Dirnen mit den Bengeln habt, mich entgelten zu lassen?« »Herr«, entgegnete sie, »was ich gestern gesagt habe, glaube ich heute noch. Und wenn Sie nichts Verdächtiges vorfanden, so beweise dies nur, dass der Simeon ein Schlaukopf ist. Die Zeit wird mich schon rechtfertigen. Auch will ich mich ja herzlich gern um nichts mehr bekümmern, in nichts mehr mischen, und wenn er mir meine eigenen paar Rubel wegstipitzt, nur um Schutz will ich bitten und fragen, was ich tun soll, denn er hat mir gedroht. Lieber will ich aus dem guten Dienste gehen, als mich seiner Bosheit aussetzen.« »Warum machst du solche Klatschereien ohne sichern Grund? Ich kann's ihm nicht übel nehmen, dass er sich gekränkt fühlte. Im Vertrauen auf dich hab ich ihn behandelt wie einen Dieb, und er hat alles richtig nachgewiesen. Da, sieh, hier liegt noch das Papier, worin er seine Dukaten aus Tilsit empfing. Wie ich's gestern in meinem Ärger über dich in der Hand zusammenknitterte und mit meiner Mütze aufs Kanapee warf.« Er nahm die zu einer Kugel gedrückte Tüte auf und versuchte, die ganz vernichtete Form wiederherzustellen. Dabei löste sich ein nur noch an dünnem Streifen hangendes Stückchen Papier völlig ab und fiel zu Boden. Schloss, bemerkend, dass es beschrieben, griff danach und las: »Frau Johanna Rispe, eigenhändig.« »Das ist Simeons Zuname«, rief Durchen. »Rispe heißt er.« »Und wer ist Frau Johanna?« »Er hat eine Anverwandte, die ihn früher manchmal besuchte. Jetzt hat sie sich schon seit geraumer Zeit nicht bei uns blicken lassen.« »Und sie in der Stadt?« »War ja Pristav, nein, draußen am Strande, unweit Boldera, meine ich. Ein garstiges Weib.« Vorsichtig enthüllte nun der stutzig gewordene Mann die Überbleibsel der Tüte. Durchen hörte nur die einzelnen Worte, die er von dem Blatte las. »Nicht länger warten. Meinen Anteil. Vorläufig mindestens 60 Füchse. Sonst mag sich Stefan hüten. Könnt ihr ihm sagen, durch den Überbringer haben.« »Mädchen, dein Argwohn ist doch vielleicht nicht so grundlos, wie ich wähnte. Die Luft ist nicht rein. Weißt du gewiss, dass jene Anverwandte draußen bei der Boldera wohnt?« »Gewiss, in einem kleinen hölzernen Häuschen. Die Herrschaft hat davon gesprochen, wie sie vergangenes Jahr eine Fahrt nach Dünamünde machten. Damals hat Simeon die Muhme entdeckt. Früher wusste er nichts Gewisses von ihr.« »Die Dukaten sind also nicht aus Tilsit gekommen. Und Herr Simeon ist ein Betrüger, so viel steht fest. Was nun?« »Durchen, kannst du schweigen?« »Ah ja, Pristav, ich kann alles, was Sie mir befehlen, wenn Sie mich nur vor dem Menschen schützen wollen.« »So mache dich eilends nach Hause, stelle dich ganz gleichgültig, verrichte deine Geschäfte und weiche dem Simeon aus. Bis heute Abend wird er dich nicht fressen. Und dann sollst du mehr von mir hören. Vor allen Dingen, reinen Mund. Eine Wildente flog aus dem Sumpfe auf. Er folgte ihrem Fluge mit den Augen, bis sie sich zwischen kümmerlichem Gestrüpp hindurch in eine kleine Bucht senkte. Dort stand ein einzelnes hölzernes Häuschen, welches ein von morschen Schiffsplanken zusammengefügter Zaun notdürftig umgab. Eine Art von Schuppen- oder Stallgebäude hing daran. »Das ist's«, sprach der Reiter und ließ den Schimmel wieder langsamen Schritt gehen, damit sein Blick durch die Erschütterung nicht wankend werde. Es lag ihm daran, aus der Ferne schon scharf zu sehen. Doch er beobachtete nicht allein. Er wurde auch beobachtet. In dem Augenblicke, wo er am niederen Fenster des Blockhauses hinter zurückgebogenem schmutzig-rotem Vorhange ein lauerndes Weibergesicht zu entdecken meinte, verschwand dasselbe auch schon. Der umgebogene Vorhang klappte wieder zu und verbarg es vollends. »Man erwartet keinen Besuch zu Pferde«, sprach er spöttisch. »Aber man ist allein, wie es scheint. Umso passender für ein zärtliches Stündchen mit Frau Rispe.« Er schlug, nachdem er sich bedächtig aus dem Sattel gehoben, die Zügel des Rosses um denjenigen der Zaunpfähle, welcher etwa noch der haltbarste schien, öffnete leicht das schmale Pförtchen und stand nach 4 oder 5 langen Schritten in einem niedrigen, vom Tageslichte matt beleuchteten Zimmer, worin außer einem Schubkasten, einem alten Kleiderschrank, einem plumpen Tische nur etliche mit Geflechten von Rosshaaren versehene Mahagonistühle standen, die wie Ruinen einer besseren rispischen Vorzeit neben dem anderen Geräte sich wunderlich ausnahmen. An der Hinterwand erhob sich ein Himmelbett, dessen Krone am Balken der Decke schwebte und dessen Gardinen fest zugezogen waren. Er enthüllte das verborgene Lager. Vor ihm lag, mit dicht geschlossenen Augen, in ihre Federkissen vergraben, eine Kranke im tiefen Schlafe. Einige Male rütteln musste er sie, bis er erwachte. »Hey, Frau, was fehlt euch?« »O Herr, wie kommen Sie zu mir? Was wollen Sie? Sind Sie der Arzt?« »Vielleicht, aber ehe ich verordne, beantworte meine Fragen. Wie ist euer Name? Redet.« »Rispe? Johanna Rispe, Witwe.« »Und was treibt ihr in dieser abgelegenen Hütte?« »Ich hielt früher einen Schank für Schiffer. Jetzt bin ich elend und kein Mensch mehr spricht bei mir ein.« »Wie lange liegt ihr da nieder?« »Seit mehreren Wochen, mein gütiger Herr.« »Und wer pflegt euch?« »Niemand. Eine mitleidige Frau aus Boldera, einst meine Nachbarin, kommt täglich 1 oder 2 Mal nach mir zu sehen und bringt mir ein bisschen Suppe. Ihr verlasst euer Bett nicht mehr?« »Wie könnt ich? Meine Schwäche ist so groß, dass ich kein Glied rühre.« »Ihr seid auch heute nicht aufgewesen. Hab nicht am Fenster gestanden.« »Gott beschütze, wie lange nicht?« »Und seid ganz allein im Hause?« »Mutterseelenallein? So wahr der Herr lebt.« »So bist du eine freche Lügnerin. Und hier hast du die beste Arznei von meiner Hand.« Er gab ihr eine kräftige Maulschelle, die eine merkwürdige Umwandlung bei der Kranken bewirkte, denn sie richtete sich schreiend auf. »Was untersteht ihr euch, fremder Mensch? Wer gibt euch das Recht?« »Ich bin der Priester Schloss«, sagte er mit Eiseskälte. »Du bist eine Diebshehlerin, vielleicht noch etwas Schlimmeres. Ein Bursche deines Namens dient in der Stadt und hat dir geschrieben, wegen seines Anteils an einem Raube, den du verbirgst. Du bist so dumm gewesen, die Dukaten, die du ihm schicktest, in seinen eigenen Brief zu hüllen. Dies Blatt ist in meiner Hand. Also weiter keine unnützen Umstände. Aufgestanden. Angekleidet bist du, denn ich habe dich vor 5 Minuten dort am Fenster gesehen.« Das Weib gehorchte, stumm, bleich, zitternd, aber nicht vor Furcht, vielmehr vor innerer, kaum zu beherrschender Wut. Ihre grauen Augen stierten umher und richteten sich, während sie ihre Röcke in Ordnung brachte, nach einem großen, scharfen Messer, welches auf dem Tische lag. Schloss äußerte nichts darüber, er nahm nur ein Tuch vom mageren Halse des drohenden Weibes und band ihr mit jener Gewandtheit, die er damals an Ivan erprobt, beide Hände in einen festen Knoten. Sie kniff die Lippen zusammen und es drang durch ihre geschlossenen Zähne ein Seufzer, der einem furchtbaren Fluche glich. »Jetzt, mein Weibchen«, sagte der Priester in fröhlichster Laune, »wo ist das Gold? Wo ist das gestohlene Gut versteckt? Heraus mit der Wahrheit. Ich habe nicht Lust, mich lange hier aufzuhalten. Und je früher wir miteinander zum Ziele kommen, desto besser wird es für uns beide sein. Erst den Raub, dann die Name der Beraubten, dann die Name der Mitschuldigen und wir können auch die besten Freunde werden. Also?« Frau Rispe zuckte verächtlich die Achseln. »Ich weiß von keinem Raube.« »Und was steht hier, Madame?« Hier auf diesem Blatte, dessen Adresse an Sie lautet. Nur an Sie, Allerschönste. Heißt es da nicht, meinen Anteil? Anteil an was denn? Wie? An was denn, wenn ich dann einem gemeinschaftlich verübten Gauner streich? Ei, was? Ich frage nicht danach, was in diesem Briefe steht. Mein Sohn hat Leichtschreiben, aber... Kaum waren diese Worte von wildestem Zorne hervorgesprudelt über ihre Lippen, als ihr auch schon klar wurde, wie dumm sie gesprochen, zu welcher Unvorsichtigkeit sie sich hatte hinreißen lassen. Sie, die Schlaueste der Schlauen. Im Wahne Simeon habe sie verraten, durch ihn sei dies Blatt dem Priester zugesteckt worden, vergaß sie das alte Verbrechersystem, nie mehr zu reden, als unumgänglich notwendig ist, und, wenn es sein kann, nur mit Ja und Nein zu antworten. »Dein Sohn«, rief Schloss in aufrichtiger Überraschung. »Simeon, dein Sohn, das wird ja immer besser.« »Dann, Frau Rispe, umso schlimmer für eure Familie, dass es dein Sohn ist, der dich verraten.« Er gebrauchte wohlberechnend diese List, weil ihm das Übergewicht, welches er dadurch über die Hehlerin gewann, nicht entging. »Aber es ist einmal geschehen und deshalb frisch ans Geschäft.« Schrank und Kasten und einige Körbe und kleine Koffer waren bald durchsucht. Nirgends bot sich dem Kenner ein Anhaltspunkt. Sollten wir uns hinausbegeben müssen, in den durchsichtigen Schuppen, vielleicht in den Schoß der Erde hineingraben, das wäre nicht meine Angelegenheit. Und hier gibt es nichts mehr zu... Halt! Das Bett! Wie wär's, wenn wir das Nest aufrührten? Ob nicht der Drache auf seinen Schätzen so brüten pflegt? Bei dieser Äußerung wechselte Frau Rispe die Farbe. Doch regte sie sich nicht und verriet durch keine Miene, was in ihr vorging. Die große Lagerstätte, von Tannenholz gezimmert, war bald ausgeräumt. Bis auf den Strohsack, der die Unterlage bildete und worin Schloss mit einer Fertigkeit arbeitete, die jedem Zolldiener an der Grenze das Lob seiner Vorgesetzten eingetragen haben würde. Zu Füßen griff er im raschelnden Stroh auf einen Beutel von grober Sackleinwand. Diesen zog er begierig hervor, doch fand er sich anfänglich enttäuscht, denn es klang nicht, es klirrte nicht, es hatte kein Gewicht, es fühlte sich an wie Papiere. »Das ist wohl euer Archiv, eure Spitzbubenkorrespondenz«, fragte er ärgerlich, und biss den Bindfaden, der darum geschlungen war, mit den Zähnen entzwei. Das Erste, was er herausholte, war ein zinsentragendes Staatspapier von nicht unbedeutendem Werte. Auf der Rückseite stand »Muschkins«, des ermordeten Name, mit russischen Lettern deutlich geschrieben. Fast wäre der sonst so besonnene, in seinem traurigen Amte abgehärtete Priester auf Schloss niedergesunken, als sein Auge dem Namen Muschkin begegnete. Was er so eifrig gefasst hatte, glitt ihm aus den Fingern. Ein Schwindel befiel ihn. Er musste tief Atem schöpfen, sich zu ermannen. Und gegen das Weib, welches in stummer Wut auf einem zerbrochenen Stuhle saß, hingewendet, schrie er, »Ihr habt ihn umgebracht! Du und deine Bande!« Dann schlug er die Hände vor sein Gesicht und rief mehrmals, »Iwan, Iwan! Und morgen soll er...« »Gott sei gelobt, noch ist es nicht zu spät. Vorwärts, ich nehme dich mit. Die Wahrheit soll dir ausgepresst werden und müssen wir dich unter die Ölstampfe legen, dich und deinen Simeon.« Die Rispe stellte sich, als wolle sie gehorchen, und schickte sich an, das Zimmer zu verlassen, indem sie sich der Türe näherte. Doch war auf ihrem unheilverkündenden Gesichte ein gewisser Hohn zu lesen. »Denkst du«, sagte Schloss, »ich werde den Sack mit Dokumenten vergessen. Ohne Sorge, so ist's nicht gemeint.« Er eilte nach dem Bett, dessen Vorhänge wieder zugefallen waren. Da sie aufschlug, waren die Papiere verschwunden. »Hier werden allerlei Künste getrieben«, sprach er gefasst, denn die augenscheinlich drohende Gefahr gab ihm seine ganze Ruhe wieder. »Auch ein bisschen Zauberei ist im Spiele, wie mir scheint. Aber ich habe zu viele Taschenspieler gesehen, um nicht zu wissen, was doppelte Böden sind. Heraus, Gevatter Stefan! Denn du wirst ja wohl sein, von dem Simeon schreibt.« Er schob, nicht ohne außerordentliche Anstrengung, die schwere Bettstatt von der Wand weg, machte sich eine schmale Gasse bis an den Fleck, wo er die eisernen Angeln in den Fugen der Holzverbindung bemerkte, und trat die dünnen Bretter mit einem Fußtritt entzwei, dass es krachte. In engem Verstecke zusammengehockt, kauerte ein Kerl, schlecht bekleidet, mit dem Ausdrucke völliger Geistlosigkeit, und lachte ihm einfältig entgegen, den Sack mit Papieren hatte er auf den Knien liegen. Als der Priester ihn beim Kragen packte und gewaltsam hervorzog, grunzte der Halbmensch zwar, doch durchaus nicht unwillig, sondern nur wie belustigt durch den mit ihm getriebenen Scherz. Als ihn Schloss noch schüttelte und ihn nachdrücklich aufforderte, zu erklären, wie er da hineingekommen sei und was er im Schilde führe, sagte die Rispe, geben Sie sich weiter keine Mühe mit ihm. Er kann nicht antworten, er ist taubstumm und blödsinnig. Deshalb erwähnte ich ihn auch nicht als meinen Einwohner. Er bettelt sich herum. Ich weiß nicht, meinte der Priester, den breitschultrigen, derben Kerl vom Boden aufziehend und ihm in das dumme Gesicht starrend. Mir ist, als kennten wir uns schon. Ich müsste mich sehr irren, hätten wir uns nicht vergangenen Herbst bei Fackelschein gesehen. Und wen ich einmal sah, den vergesse ich nicht so leicht. Aber damals war der gute Freund weder blödsinnig noch taubstumm. Auch verstand er sehr wohl, sich unserer Gesellschaft zu entziehen. Na, wir werden versuchen, ihm Verstand und Sprache und Gehör wiederzugeben. Ich will ihn in die Kur nehmen. Und den Anfang dieser Kur wollen wir gleich in Dünamünde auf der Wachstube versuchen, wohin ihr beide die besondere Gefälligkeit haben werdet, mich und meinen Schimmel zu begleiten. Die Minute, welche der Priester der Physiognomie des Taubstummen gewidmet, hatte Frau Rispe benützt, den Sack mit Wertpapieren unter die Federbetten zu schieben, wozu sie, da ihre Hände gebunden waren, sich der Füße auf recht geschickte Weise bediente. Wie nun der Polizeikommissär, um seiner Bitte beim Harthörigen sichtbaren Nachdruck zu geben, eine seiner Pistolen aus der Tasche genommen und die Mündung derselben nicht allzu sanft mit des Menschen schon etwas kahl werdendem Schädel in Berührung gebracht, kehrte er sich, die Pistole immer im Anschlag haltend, nach dem Leinwandbeutel um, den er erst suchen und unter den Kissen hervorziehen musste. Dadurch entstand ein unbewachter Moment. Und ehe dieser entschwand, war der Bewohner des doppelten Wandbodens auch schon aus dem Zimmer verschwunden. Als der Priester auf ihm nachstürzte, hatte jener bereits den Schimmel bestiegen und das feurige Tier mit einem Messer so heftig in die Rippen gestoßen, dass es in einem gewaltigen Satze davonflog. Aber zugleich knallten beide Pistolen hinter ihm her. Und, von einer Kugel in die Schulter getroffen, sank der Verwundete zu Boden. Der Schimmel kehrte zu seinem Herrn zurück. Etliche hundert Schritte davon arbeiteten mehrere Matrosen, welche ein Ruderboot mit Teer bestrichen. Diese eilten, da sie die Schüsse vernahmen, sogleich herbei, Hilfe zu leisten. Einer von ihnen wurde nach dem Fort entsendet, um Wachmannschaft zu holen und einen Militärarzt, der die Wunde des Ohnmächtigen untersuchen und verbinden sollte. Denn es lag dem Priester sehr viel daran, diesen wichtigen Teilnehmer blutiger Taten am Leben zu erhalten. Jetzt zeigte sich's wohl, dass dies kein Blödsinniger war, dass er diese Maske nur vorgenommen hatte, um sich womöglich unter ihrem Schutze noch einmal aus des Priesters Gewalt zu stehlen. Im bewusstlosen Zustande spiegelt das menschliche Antlitz die innere Verfassung bisweilen am furchtbarsten ab. So war es bei diesem Stefan. Eine ganze Hölle von Frechheit, Kraft, Grausamkeit und Hass sprach aus seinen Zügen. Die Sonde des Chirurgen brachte ihn zum Bewusstsein zurück. Er wollte mit der linken Faust nach jenem schlagen und musste gewaltsam festgehalten werden. In den Kleidungsstücken, die ihm des Verbandes wegen abgestreift wurden, fand sich eine große Masse Geldes vor. Sie waren mit sorgsam eingenähten Goldmünzen förmlich gefüttert. Die Wunde erklärte der Arzt für bedenklich, doch meinte er, eine Woche lang könne es dauern, bis der Tod erfolge. Vielleicht auch sei Heilung möglich. Erst jetzt sah sich der Priester nach Frau Johanna Rispe um, die er über diesen Zwischenfall vergessen. Sie wurde nicht gefunden, obgleich nachher ausgeschickte Patrouillen ringsumher alles durchstöberten. Ein Kind, welches Muscheln am Strande suchte, sagte aus, es habe eine Frau mit gebundenen Händen ins Wasser springen sehen. Und sie sei augenblicklich untergesunken. Es versteht sich von selbst, dass der Generalgouverneur auf empfangenen Bericht über die Vorgänge des Tages den Befehl erteilte, Iwans erste Auspeitschung bis auf Weiteres zu verschieben. Des Mörders Mutter, denn so hieß sie vorläufig noch immer, zog wie verklärt durch die Gassen und lauschte auf jedes Wort, welches von Vorübergehenden gesprochen ward, ob sie ihres Sohnes Namen höre. Unschuldig, unschuldig ist er, so rief sie zuversichtlich aus. Andere haben es begangen. Iwan wird nicht geknutet. Stefan wurde schon nach wenigen Tagen von den Ärzten aufgegeben. Er wäre vielleicht zu erhalten gewesen, hätte er selbst nicht alles getan, was nur in den Kräften des streng Bewachten lag, um seine Heilung zu verhindern. Er blieb Tag wie Nacht in rasenden Ausbrüchen ungezügelter Wut und half dadurch dem ohne dies heftigen Wundfieber, ihn völlig aufzureiben. »Sterben ist das Beste, was ich tun kann«, wiederholte er tausendmal. Als einer der Chirurgen die Besorgnis aussprach, die Wunde könne brandig werden, lachte er höhnisch auf. Die Knutenmeister kriegen mich nicht in ihre Klauen. Doch am siebenten Tage ging eine große Veränderung mit ihm vor. Er zeigte Reue, verlangte nach dem Priester, er war evangelisch, den er bis dahin nicht hören wollte, und erklärte sich, nachdem dieser ihn verlassen, plötzlich bereit, vollständige Bekenntnisse abzulegen, wenn man ihm ehrlich sagen wolle, was aus Johanna Rispe geworden sei. Denn es musste ihm allerdings auffallen, dass man in freilich fruchtlosen Verhören ihm Simeon mehrmals gegenübergestellt und nicht dessen Mutter. Auf die Nachricht, dass sie sich in den Strom gestürzt habe und dass ihre Leiche gefunden worden sei, sagte er, nun, so habe ich keine Ursache mehr zu schweigen. Er gab nun ein umständliches Bild seines an Verbrechen reichen Lebenslaufes, der schon seit Moskau und Petersburg mit Simeons Mutter und ihren Schicksalen eng verkettet gewesen, den wir aber füglich übergehen können, weil er uns zu weit von dem Hauptgegenstande unserer Geschichte ablenken würde. Simeon hatte niemals an ihren Untaten anders teilgenommen, als dadurch, dass er ihnen gute Gelegenheiten dergleichen zu verüben ausspionierte. Weil er aber mit seinem sogenannten Stiefvater wegen Teilung des Raubes schon frühzeitig in Zerwürfnis geraten, so hatte er sich in Petersburg von ihnen getrennt und jene Reise ins Ausland angetreten, durch welche er zu Singwald kam. Dass seine Mutter mit ihrem Zuhälter nach Riga ziehen wolle, um dort am Hafen ihr Wesen zu treiben, davon war schon vor seiner Trennung in Petersburg gesprochen worden. Ursprünglich hatte er es auf seinen Herrn abgesehen, doch drohten dabei allzu gefährliche Möglichkeiten, und er wendete deshalb seine Aufmerksamkeit dem einsam lebenden Muschkin zu. Simeon war es gewesen, der alles vorbereitet, der, wenn er sich bei Iwan befand, die Fenstergitter mürbe gemacht, der ein Fläschchen mit Schwefelsäure in des jungen Kasten gesteckt, der Stunde und Tag sicher berechnet, der die Abdrücke der Schlüssel von Haus und Stalltür besorgt hatte. Den Mord gestand Stefan mit Simeons Mutter in Gemeinschaft begangen und mit ihrer Beihilfe die eiserne Kasse fortgeschafft zu haben. Außerdem gab er noch an, dass diese Tat in dieser Gegend nicht ihre erste sei und dass man in dem Schuppen bei Johannas Blockhäuschen die Leichname zweier Schmuggler eingescharrt finden werde, welche sie wegen einer Übervorteilung im Geschäft kalt gemacht hätten. Simeon, der gleich nachdem der Priester auf dem Blockhäuschen zugeritten in Haft gebracht worden war, hatte sich so lange seine Haut gut genug gewehrt und recht scharfsinnig die ihm drohenden Spitzen der Verhörer von sich abzuwenden gewusst. Vor Stephans letzten mit Todesröcheln unterbrochenen Geständnissen brach seine Kraft auch zusammen. Und der schlaue Heuchler des Leugnens müde ergab sich. Und so bewährte sich denn Iwans erste und bis zur gräulichen Dursttortur stets wörtlich wiederholte Aussage, bis ins Kleinste, völlig wahr. Beide, der sterbende Stefan wie der heimtückische Simeon, bestätigten, dass Muschkins Diener ohne die geringste Mitwisserschaft ihrer Freveltat gewesen und geblieben sei. Iwan wunderte sich wohl, dass die erste der ihm verhängten Geißelungen so lange auf sich warten ließ. Der mürrische Schließer hatte ihm nur angedeutet, es wären neue Mitschuldige eingezogen worden, der ganze Prozess finge von vorn an und wer wisse, was da noch zum Vorschein käme. Dem armen Jungen war es gleich. Seines Schicksals meinte er allzu sicher zu sein. Was konnte es ihm helfen, wenn andere, vielleicht Schuldige, auch unter den Hieben der Knute erlagen? Eines Morgens hörte er ein ungewöhnliches Geräusch auf dem sonst stillen Zellengange. »Sie holen mich«, rief er von der Pritsche aufspringend. »Oh, mein armes Mütterchen, Gott steh dir bei.« An sich dachte er nicht, der brave Bursch. Doch drückte er die Augen ein, um jene gefürchteten Büttel nicht zu sehen, die sich seiner, glaubte er, bemächtigen würden. »Iwan, schläfst du? Stehst du träumend hier?« So redete eine kräftige, wohlklingende Männerstimme ihn freundlich an. Er schlug die Augen auf, und die große ehrfurchtgebietende Gestalt des Generalgouverneurs stand vor ihm. Hinter diesem der Polizeimeister und Priester Schloss, auch der Ratsherr, welcher ihm sein Urteil eröffnet hatte. »Deine Leiden haben ein Ende, Iwan. Gottes Hand hat den ungerechten Verdacht von deinem Haupte genommen und die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen, hier und dort. Du bist unschuldig erfunden, du bist frei. Und weil du so viel gelitten hast, so komme ich selbst in deinen Kerker, um dir die Ketten abnehmen zu lassen.« Der Schließer, auf einen Wink seiner Exzellenz, befreite den Gefangenen von den ehernen Banden. Pristav Schloss trat heran, gab ihm die Hand und sprach: Verwünsche mich nicht, armer Teufel. Ich hab's dir sauer gemacht, ich weiß. Doch es geschah in guter Zuversicht, dass ich die richtige Bahn verfolgte. Als ich meinen Irrtum einsah, habe ich wenigstens keine Mühe gespart, deine Unschuld ans Licht zu stellen. Und nun, fügte der Generalgouverneur mit lauter Stimme hinzu, betrübte Mutter, tritt heran, nur näher. Hier hast du deinen Sohn. Mit diesem Kuss auf seine Wange, wie wenn heute heiliges Osterfest wäre, feiere ich seine Auferstehung aus diesem Grab. Da nimm ihn, gläubiges Weib. Dein Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit täuschte dich nicht. Liebkose deinen Sohn, umarme ihn. Und wenn du etwa wieder durch Reval kämest, so sage meiner Mutter, dass eine Träne freudiger Rührung über diesen Bart rann, als ich den Geprüften seiner Mutter wiedergeben konnte. Gott mit euch. Simeon Rispe feiert seine 5 respektive 7 Namenstage im kühlen Klima zwischen Tobolsk, Tomsk und Irkutsk, wo der bittere Zobel weilt, hat aber bis jetzt noch keines jener geschätzten Tierchen zu erlegen vermocht. Sollte Lieschen den einst Geliebten wiedersehen, würde sie vor ihm zurückschaudern. Denn Stirn und Wangen, die ihr damals so unwiderstehlich schienen, tragen die verhängnisvollen Buchstaben W-O-R, Verbrecher. Und dies Brandmal entstellt ihn gar sehr. Iwan wurde bald ein tüchtiger Kutscher, von allen Leuten geliebt, von Lieschen gern gefüttert. Auch war er kein Kostverächter, nur gegen gesalzenen Fisch behielt er längere Zeit hindurch einen Widerwillen.